Ihr habt der ganzen deutschen Welt, die treu zum Deutschen Reiche hält, ganz unumwunden Krieg erklärt. Wohlan, der Krieg sei euch gewährt. Den Federhandschuh nehme ich an, stets bin ich da, nun kommt heran. Solang mir Gottes Sonne scheint, des Reiches Freund, der Pfaffen Feind. Mich freut, dass ihr ohn Unterlass mir spendet euren Groll und Hass, da ihr, wie ihr mir zürnt und dreut, auch auszusprechen euch nicht scheut. Ich bleib in meiner heiteren Ruh und sage weiter nichts dazu, solang mir Gottes Sonne scheint, des Reiches Freund, der Pfaffen Feind. Des Reiches Feind ist auch mein Feind. Fluch euch, die ihr es nicht ehrlich meint. Ich bleibe treu mit Herz und Hand. Ich bleibe treu dem Vaterland. Wenn ihr mich auch verfemt, verdammt, ich sag's euch, Pfaffen, insgesamt. Solang mir Gottes Sonne scheint, des Reiches Freund, der Pfaffen Feind. Hoffmann von Fallersleben.